Kundgabe 6003. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.07.1954. Wert geistiger Schätze im Jenseits. Vermehret euer Geistesgut, so wie es euch nur möglich ist. Denn es sind Reichtümer, mit denen ihr im geistigen Reich arbeiten könnet, zu eurer und der unwissenden Seelen Beglückung. Es sind Schätze, die euch nicht genommen werden können, wenn sie nicht das Ergebnis eures Verstandesdenkens, sondern himmlische Zuleitungen sind, die euch durch den Geist vermittelt wurden. Denn alles, auch das, was gedacht wird, kann den Ausgang haben im geistigen Reich, so die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Und die Pforten zum Lichtreich werden sich öffnen jedem, der geistigen Reichtum aufweisen kann, weil dieser Licht bedeutet, Erkenntnis und auch Liebe, ohne die kein Mensch zum Licht gelangen kann. Denn eure Tätigkeit im Jenseits besteht darin, dass ihr aufklären sollet die Unwissenden und die zum Licht führen, die im Dunkeln sind, dass ihr in Liebe denen Erlösung zu bringen suchet, die noch gefesselt sind, die in größter Armut und Not weilen in öder Gegend, die also unselig sind. Sie sollen von euch zur Seligkeit geführt werden, denn ihr werdet in eurer Liebe stets euren Reichtum austeilen wollen. Ihr werdet geben wollen und desto mehr empfangen, je mehr ihr austeilet. Geistiger Reichtum aber kann nur das geistige Wissen genannt werden, das durch das Wirken des Geistes gewonnen wurde, das also als Folge von Liebewirken dem Menschen zugeleitet wird, sei es direkt oder auch durch Vermittlung oder durch rechtes, vom Geist geleitetes Denken. Immer muss die Liebe des Menschen ihn dazu befähigen, Geistesgut in Empfang zu nehmen, das von mir seinen Ausgang hat und immer nur dem zugeleitet werden kann, der in der Liebe lebt. Pures Verstandeswissen wird nicht Bestand haben in der Ewigkeit, denn dieses verlieren die Seelen im jenseitigen Reich, so ihnen die Liebe mangelt. Und so solltet ihr euch auf Erden stets bemühen, ein Liebeleben zu führen, weil ihr dann euch geistige Schätze sammelt, die euch nimmermehr genommen werden können, die euch beglücken und euch die Möglichkeit geben, im geistigen Reich zu arbeiten, zu eurer und aller Seelen Seligkeit, die ihr erlösen wollet. Amen.